Uns drohen amerikanische Verhältnisse. Amerika, das Mutterland des kapitalistischen Traums, wer sich nur genug anstrengt, kann alles schaffen, hat ein Problem. Am unteren Rand der Gesellschaft krebsen immer mehr Menschen, die in einem oder sogar zwei Jobs gleichzeitig arbeiten, sich aber trotzdem am Monatsende mit ihren Familien bei Suppenküchen anstellen müssen, weil das Geld einfach nicht mehr reicht. Ganz oben lebt eine kleine, privilegierte Gruppe, die über einen Großteil des Vermögens verfügt. Das oberste Prozent, der Topverdiener, besitzt 40% des gesamten Vermögens im Land und ihre Einkünfte wachsen, dank steigender Aktienkurse, derzeit kräftig, während die Löhne der Normalverdiener nur sehr langsam steigen. Nicht nur den Niedriglöhnern geht es schlecht, auch die amerikanische Mittelschicht schrumpft. Viele US-Bürger in klassischen Middle-Class-Jobs führen heute ein Leben, in dem sie sich von einem Gehaltscheck zum nächsten hangeln. Immer weniger könnten sich das leisten, was das Magazin Fortune als vielleicht typischstes Merkmal der Mittelschichtszugehörigkeit bezeichnet. Ein eigenes Haus mit zwei Kühlschränken darin, einem brandneuen in der Küche und einem alten in der Garage, in dem man sein Bier aufbewahrt. Als Ursachen für das Absinken des Lebensstandards so vieler Menschen analysieren die Autoren des Magazins: Die Kosten für Krankenversicherungen und Gesundheitsversorgung seien in den vergangenen Jahren deutlich schneller als die Gehälter gestiegen, die Preise für Häuser in den Großstädten seien kaum zu stemmen und auch die Lebenshaltungskosten ganz allgemein koppelten sich mehr und mehr von den Einkommen der Berufstätigen ab. Dabei sind die USA doch ein Land, dessen Bürger sich klassischerweise als Mittelschicht definieren, schreiben die Autoren des Magazins, das sich vor kurzem in einer Titelgeschichte mit dieser bedenklichen Entwicklung auseinandergesetzt hat. Vieles davon klingt ganz ähnlich wie in Deutschland. Die Demokraten Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez sind die beiden bekanntesten Gesichter einer Politik, die vor diesem sozialen Auseinanderdriften eindringlich warnen, auf Gegenkurs zu Präsident Donald Trump, der sich rühmt, längst America great again gemacht zu haben. Die soziale Spaltung im Land ist mittlerweile ein so drängendes Problem geworden, dass sich sogar die Superreichen mit politischen Appellen zu Wort melden, in denen sie eindringlich fordern, das kapitalistische System mit Nachdruck zu reformieren. Der bekannte Milliardär Howard Marks etwa, Gründer des Finanzinvestors Oaktree, erklärte im Frühjahr 2019 in einem Brief an seine Investoren, Unternehmen müssten nun alles tun, was in ihrer Macht steht, um den Trend zu stagnierenden und ungleichen Löhnen zu beenden. Und fast zeitgleich appellierte Ray Dalio, der Chef des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater, an die Politik. Sie müsse den Kapitalismus reformieren, um zu verhindern, dass die wachsende Ungleichheit zu großen Konflikten und einer Form von Revolution führen könnte. Die beiden liegen damit erstaunlich nah an den Ideen der selbsterklärten demokratischen Sozialistin Ocasio-Cortez, die vor dem Weltwirtschaftsgipfel Anfang August 2019 in Davos die Debatte mit der Forderung dominierte, Einkommen ab 10 Millionen Dollar mit einem Steuersatz von 70% zu belegen. Die reichsten Männer der Welt geben also linken Demokraten recht und fordern von ihren Politikern, sie höher zu besteuern, weil sie Angst haben, dass die Ungleichheit im Land den sozialen Zusammenhalt sprengen könnte. Es klingt absurd, was in einem der reichsten Länder der Welt gerade passiert.